Im großen Studienpalast des Volkes in der DFRK werden auf den Informationsservice und die wissenschaftlich-technischen Vorlesungen die Kräfte konzentriert. Allein in diesem Jahr wurden rund 174.000 neueste wissenschaftlich-technische Materialien in der Datenbank neu ergänzt und viele fremdsprachige Bücher übersetzt. Durch die Herstellung eines ordentlichen Systems, mit dem man die Informationen an die Bibliotheken und die Kabinette zum Studium der Wissenschaft und Technik in den Fabriken und Betrieben in der ganzen Republik schnell übertragen kann, stellen die Mitarbeiter und Forscher des großen Studienpalastes viele wissenschaftlich-technische Informationen zur Verfügung. Die Fernvorlesung durch das bereits vorhandene Echtzeit-Dialogsystem ist für Mitarbeiter und Werktätigen in allen Teilen der Republik sehr behilflich dabei, sich die fortgeschrittene Wissenschaft und Technik schnell anzueignen und die wissenschaftlich-technischen Probleme in der Praxis zu lösen. Die gesellschaftliche Anteilnahme für wissenschaftlich-technische Vorlesung, theoretischen Vortrag über Wissenschaft und Vortrag über neue Techniken, bei denen die Entwicklungstendenz der Wissenschaft und Technik der Welt und die Spitzentechnologie in verschiedenen Bereichen verbreitet werden, steigert sich mit dem Tag weiter. Die Lehrgangsteilnehmer für Umschulung sind dreifach mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahres.